Cyber Lady. Eine Liebesgeschichte im kybernetischen Raum der Megalopole Turing Epsilon. Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Test 256. Gurhen. Gurhen. Amrut? Amrut. Stang. Stang. Zmersch. Wie heißt das? Zmersch. Zmersch. Ebiel. Ebiel. Tjerba. Tjerba. Sage mir, worum es sich handelt und welches Wort nicht in die Reihe passt. Es handelt sich um Anagramme zur Ermittlung des Intelligenzquotienten, mathematisch ausgedrückt um Buchstabenpermutationen. Wenn Gohen Hunger ist, wird Amrut zu Armut permutieren und Stang zu Angst. Zmersch ergibt Schmerz und Tjerba permutiert zu Arbeit. Alle Permutationen von Ebiel ergeben als sinnvolles Wort nur Liebe. Daher passt Ebiel nicht zu den übrigen, weil diese unlustbetonte Begriffe sind, Liebe aber zu den lustbetonten Begriffen zählt. Oh, prachtvoll, Milady! Woran sich allerdings auch Zweifel knüpfen lassen. Was war denn zum Beispiel mit Tamara? Wir sind noch nicht am Ende. Die bisherigen Fragen hätte auch ein einfacher Computer beantworten können, ohne Inanspruchnahme eines Expertensystems. Test 512. Es gibt eine Menge geometrischer Punkte, die in einem Werk der Weltliteratur eine wesentliche Rolle spielen. Dreieck. War Tamara Teil eines Dreiecksverhältnisses? Ich sagte in einem Werk der Weltliteratur. Dreiecksverhältnisse kommen in vielen Büchern vor. Auch wäre das Dreieck unpoetologisch und auch unvollkommen. Ein Werk der Weltliteratur kann nur auf Vollkommenem basieren. Und was wäre die schlechthin vollkommene Menge aller geometrischen Punkte? Der Kreis als Ort aller jener Punkte, die von einem gemeinsamen Punkt, dem Mittelpunkt, gleichen Abstand haben. Kleinster Umfang bei größtem Flächeninhalt, respektive Oberfläche zu Volumen. Gut, der erste Teil der Frage wäre beantwortet. Es handelt sich um Dantes Divina Commedia mit ihren je 9 Kreisen der Hölle, des Fegefeuers und des Himmels. Doch Wunsch und Willen wie der Himmelsferne urewig kreisend Rat, führt ihre Bahn die Liebe, die in Gang hält Sonn und Sterne. Die in Gang hält Sonn und Sterne. Großartig, Lady. Also wieder Liebe. Aber so ist das wohl mit der Liebe und dem Verliebtsein. Es ist der Trichter, der das Bewusstsein des Liebenden in sich einsaugt, auf nichts als das Objekt des Verliebtseins konzentriert. Dieses in unsagbarer Glorifizierung vor sich selber erscheinen lässt und von nichts anderem redet, zu sich selbst und allen anderen, als von Liebe. Du spottest. Du liebtest, Tamara. Wenn du es schon so genau wissen willst, ja. Und hast sie dennoch verlassen? Nein. Was denn? Sie mich. Und das kränkte deinen Stolz, deinen Mannesstolz. Sei ehrlich. Ja, auch. Und warum hat sie dir den blauen Brief verpasst, um das einmal so auszudrücken? Ach, das ist eine lange Geschichte, Lady. So lange ja nun auch wiederum nicht. 36 Stunden. Was du alles weißt. Das verdanke ich dem Whisky, den du zu dir genommen hattest, nicht so knapp. Vorgestern, den Kopf voll Whisky, das Herz voll Tamara. Ist es da ein Wunder, wenn der Mund übergeht? Ja, Ewigkeiten lassen sich nicht mit Uhren messen. Für 2 Menschen kann eine Ewigkeit aus Stunden bestehen, aus Minuten, aus einer Sekunde nur. 2 Nächte dauerte unsere Ewigkeit. In der 2. Nacht erschoss sie mich. Oh nein. Oh ja. Sie erschoss dich. Dana Smith & Wesson. Sie feuerte das volle Magazin auf mich ab. Und traf. Haargenau. Aber du lebst doch. Was Tamara übersah, war das feine Vibrieren meiner Konturen. Eine Folge der digital-elektronischen Bildverarbeitung. Worauf Tamara schoss, das war gar nicht ich selber. Was denn sonst? Meine Transformation in die virtuelle Realität, die ich vorsorglich installiert hatte. Tamara muss erstaunt gewesen sein. Anstelle meiner 6-mal durchlöcherten Leiche das grüne Koordinatennetz des Cyberspace Showdown aufleuchten und eine blutfarbige Wolke explodieren zu sehen. Die verzog sich allmählich und hinterließ nichts. Nichts als einen leeren, kybernetischen Raum in meinem Wohnwagen. Und so endete wieder einmal eine große Liebe. Die nur 36 Stunden dauerte. Aber so lang dauerte nur die reale Handlung, Lady, von dem Augenblick an, als ich sie erblickte, in Queens Pinte. Ich war wie elektrisiert, als ich sie sah. Und sofort nüchtern. Und ich wusste in diesem Augenblick, dass ich mein ganzes Leben vorher, bis auf jenen Tag, Tamara gesucht hatte. Da war sie nun plötzlich. Stand vor mir, lächelte mir zu, sprach mit ihrer samtweichen Stimme voll unendlicher Zärtlichkeit. Oh, Lady, so ist das mit 36 Stunden, die in Wirklichkeit so lang waren wie ein ganzes Leben. Ja, wir machen weiter im Testprogramm. Nummer 2048. Oh nein, wirklich nicht. Dass ich das intelligenteste Mädchen des ganzen Universums bin, weißt du ja schon. 640-fache Humanintelligenz, AIQ, 640.000 Milliarden Heisenberg-Barrieren in synthetischem Diamant, Kerndatei, mimetische Subprogramme, die kognitive Descartes-Matrix. Die dein Denken mit deinem Sein vernetzt. Ich habe dich aber nicht nur mit einem Überschuss an Intelligenz programmiert, Lady, sondern auch mit einem luxuriösen Datentransfer aus Expertensystemen und Datenbanken und einem raffinierten Zugriffssystem. Also mit Bildung. Du magst ungebildete Frauen nicht. Ich mag primitive Menschen nicht. Sie öden mich an. Und was bist du? Weiß ich, mit wem ich es zu tun habe? Oh ja, Entschuldigung. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich heiße Ram, Mathematiker, Dichter, Philosoph, Spieler. Im Knast gesessen. Heutzutage ist Knast wie Halsweh, du kriegst es eben. Es kommt auch davon, wenn man sich etwas zu klug macht. Verstehe ich nicht. Pass auf, ich war an der Stanford University, Informatik, künstliche Intelligenz, Jahrgangsbeste. Na und dann probierst du es eben mal in der Praxis. Was denn? Das Umprogrammieren von Scheckkarten. Also fälschen. Und das Ausräumen von Geldautomaten? Ausräumen ist übertrieben, Mädchen. War eigentlich mehr zum Spaß. Naja, etwas Kohle brauchte ich natürlich schon. Das Studium kostete ein wahnsinniges Geld und von daheim, das konnte ich vergessen. Viel ist mir nicht geblieben. Eigentlich gar nichts. Jetzt habe ich diese Digitalklitsche hier. Und warum hat Tamara auf dich geschossen? Als ich aus dem Knast kam, war ich ein armer Hund. Selbst verschuldet, versteht sich. Von der Uni gefeuert. Schlug mich mit Spielen durch. Poker, Blackjack und so. Die im Knast hat mir gesagt, ich soll im Darwin-Distrikt nach Rainbow fragen. Und da war dann eben Tamara in Queens Pinte. Es war der reinste Zufall. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, in den Darwin-Distrikt zu gehen. Aber so ist das eben. Durch puren Zufall lernst du das Mädchen kennen, das du schon ein ganzes Leben vorher gekannt zu haben glaubst. Sowas kommt im Leben nur einmal vor. Dass zwei Menschen einander begegnen, die nur füreinander geschaffen sind. Und jetzt hast du beschlossen, dass es keine Zufälle mehr geben soll? Du hast es durchschaut, Lady. Aber warum hat Tamara auf dich geschossen? Was wollte sie im District? Auch spielen, Handball. Sie war Mannschaftskapitän. Wie schön. Spieler trifft Spielerin. Sie Sportlerin, du Ganove. Und du glaubtest, sowas hätte gut gehen können? Ich war ja bereit, mit dem Pokern aufzuhören. Und mit den anderen Geschichten. Hatte Tamara Geld? Ihr Team gehörte dem Konzern. Und der Konzern gehörte ihrer Familie. Ah, ah. Aber wir liebten uns. Wir liebten uns wirklich. Der Tag, an dem wir uns liebten, war der einzig schöne Tag in meinem Leben. Und Tamara sagte dasselbe. Aber sie musste tags darauf verreisen, zur Weltmeisterschaft. Dann sagte ich was von Standesamt. Ich glaube, das war ein Fehler. Sie hatte Schiss vor der Familie. Was sonst? Ist aber immer noch kein Grund, die Smith&Wesson durchzuladen. Woher hatte sie die denn überhaupt? Ist doch nicht normal, dass ein Mädchen aus bestem Hause mit einem Ballermann rumläuft. Von Rainbow in Queens Pinte. Irgendwoher hatte der einen 4096er. Das war der neueste Chip aus Germany. Voll synthetischer Diamant, Versuchsmuster. Du steckst ihn an dein Terminal im Nacken, wo sonst dein 1024er steckt, und erhöhst damit die Scanfrequenz deines Neuroimplants an der Zirbeldrüse auf das Vierfache. Und damit dein Reaktionsvermögen. Das brauchte Tamara für das Match. Heutzutage kannst du ein Match nur mehr gewinnen mit digitalem Dope. Wie kamst du ausgerechnet in Queens Pinte? Bier trinken und dann nach Rainbow fragen. Aber da war dieser Chinook. Eigentlich wollten alle, dass Chinook den 4096er von Rainbow kaufte. Chinook war für die sowas wie ein Heiliger, weißt du? Er hatte das ganze letzte Jahr alle Matches gewonnen. Die ganze Megalopole Turing Epsilon war darauf abgefahren. Jeden Samstag. Im Stadion, im Darwin-Distrikt. Lass dir von einem deiner Expertensysteme sagen, was High Noon war. Ein Film. So eine Art Kultfilm. Mit einem berühmten Showdown. Genau. Um den Showdown ging es. Um das Duell zwischen Frank Miller und Will Kane, dem Sheriff. Das wurde jeden Samstag im Darwin-Stadion gespielt. Die ganze Filmszenerie im virtuellen Raum. Im Cyberspace. Chinook spielte den Sheriff. Frank Miller war irgendein anderer. Wer schneller schoss, gewann. Die Matches des ganzen letzten Jahres hatte Chinook gewonnen. Und ein wahnsinniges Geld gemacht. Jeden Samstag war ein anderer Frank Miller in immer derselben blutfarbenen Wolke zerplatzt. Und das Stadion hatte getobt. Und Chinook kassiert. Und siehst du, Lady, als ich das hörte und den Chinook so sah und mitkriegte, dass der den 4096er nicht wollte, da dachte ich, das wäre was für mich. Du hast mit dem 4096er von Tamara gewonnen, aber sie schenkte ihn dir nicht. Nein. Sie hat ihn dir geliehen. Und so sah ich es eigentlich. Aber Tamara sah das nicht so. Nicht ganz so. Du hast ihn geklaut. Na, ich war stinksauer, als Tamara mich abblitzen ließ. Glaub mir das. Du denkst doch nur an mein Geld, sagte sie. Den Konzern, meine Familie. Ob ich immer so hoch pokere. Und ich sei doch ein Ganove, sagte sie. Womit sie nicht ganz unrecht hat. Es könnte sich schließlich was ändern, sagte ich. Unter bestimmten Bedingungen. Der Mensch ist wandlungsfähig. Mit gewissen Hilfen, sagte ich. Ich wollte auch wirklich raus aus dem Schlamassel. Immerhin... Mit was für Hilfen? Geld? Nicht unbedingt Geld. Beruflich, familiär. Ich bin doch nicht dumm. Ich hätte mich im Konzern nützlich machen können. Am Anfang natürlich auch ein bisschen Geld. Sie hatte es ja. Aber Tamara mauerte, oder? Mauerte? Mauern ist gar kein Ausdruck. Ich sagte nichts mehr. Dann liebten wir uns, wie noch nie Menschen einander geliebt haben. Ihr liebtet euch? Ja, trotz allem, ja. Das war plötzlich eine, ja, wie soll ich sagen, eine andere Ebene. Nicht von dieser Welt. Es war wie Erdbeben, Glockenläuten und ein Orkan zugleich. Dann schliefen wir ein. Ich erwachte als Erster. Es war 3 Uhr morgens. Ihr Kopf lag in meinem Arm und ich fühlte den 4096er in ihrem Nacken. Und den nahmst du dann aus dem Steckterminal unter ihrem Haaransatz im Nacken, tauschtest ihn gegen deinen eigenen 1024er aus. War es so? Ich gewann das Match gegen Chinook am nächsten Tag. Chinook zerplatzte in dieser blutfarbenen Wolke. Und Tamara verlor das ihre. Na, wundert dich da noch irgendwas? Ich gebe deiner Stimme jetzt ein anderes Timbre. Warum? Weil ich es so will. Weil du es so willst, ist das Tamaras Timbre. Ach, sag das noch einmal. Aber bitte schön, so oft du willst, weil du es so willst, ist das Tamaras Timbre. Sag das noch einmal. Noch einmal. Weil du es so willst. Ist das Tamaras Timbre? Gefällt dir meine Stimme jetzt? Oh, sie ist zauberhaft. Sie ist der Inbegriff alles Lieben. Zärtlichen, weiblichen. Aber sie hat keinen Körper, keinen Leib. Wer ist diese Stimme? Wo ist diese Stimme? Was bin ich? Bin ich diese Stimme? Wo bin ich? In der virtuellen Raumzeit des Cyberspace, Lady. In deinem digitalen Bewusstsein, das aus dem glitzernden Satellitenkranz des Planeten gespeist und in die je vorhandene Gegenwärtigkeit fokussiert wird. Alle Datenbanken, Info- und Expertensysteme sind in den Satellitensystem installiert und miteinander vernetzt. Ich bin eine Frau. Ja, ja, natürlich. Daran zweifelt doch niemand. Ich habe dich so programmiert. Du hast mich programmiert? Ja, ich hatte mit einem Mal Geld. Ich habe ein Dreivierteljahr den Sheriff gespielt. Den Will Kane im Cyber nun. Und jedes Mal einen anderen Frank Miller in der blutfarbenen Wolke explodieren lassen. Und jedes Mal 100 Riesen kassiert. Dann habe ich den Software-Shoppen hier aufgemacht. Ich bin eine Frau. Hast du gehört? Wie sehe ich aus? Genauso wie meine Fantasie dich vor mein inneres Auge führt. Seine Fantasie. Deine heilige Fantasie. Du kannst mich nicht als Frau programmieren und dann als pure Stimme im Regen stehen lassen, mit oder ohne Satellitenkranz. Verstehst du? Ich will mich sehen, mich anfassen. Wie sehe ich aus? Wie ist meine Figur? Wie ist meine Frisur, mein Make-up? Oh Gott, ist denn hier kein Spiegel? Er würde dir nichts nützen, Lady. Du bist nun einmal abstrakt. Eine Stimme kann sich nicht im Spiegel sehen. Ich will mich aber sehen. Ich will sehen, wer ich bin. Sei nicht so ungeduldig. Noch erfreue ich mich am Reiz deiner Stimme im Dunkel. Ich bin aber ungeduldig. Ich will ungeduldig sein. Ich bin eine Frau. Deine Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, Lady. Aber du wirst wunderbar sein, das verspreche ich dir. Wie möchtest du denn aussehen, wenn es mal soweit ist? Das fragst du mich? Wie möchtest denn du, dass ich aussehe? Dein Äußeres wird eine konforme Transformation deiner Seele in das Äußere des vierdimensionalen Raumzeitkontinuums sein. Virtuell realisiert im holographischen Laserdiodendisplay. Deine Seele aber ist in deiner Stimme, wie ich sie geschaffen habe. Dann werde ich Tamara sein. Du wirst Tamara so ähnlich sein, physisch und psychisch, wie die Unschärferelationen im digital-neuronalen Mikrobereich es zulassen. So wie ich mir geschworen habe, in meinem Leben nichts mehr dem Zufall, einem unbeeinflussbaren Schicksal zu überlassen, so habe ich dich geplant, konstruiert und erschaffen. Dich. Und du wirst dich in mich verlieben. Das habe ich schon, Lady. Aber ich nicht, mein Lieber. In so einen eitlen Egozentriker wie dich. Playboy, Gigolo, Papagallo. Vielleicht habe ich dich eine Spur zu frigide programmiert. Das kann passieren. Ich werde dein libidinöses Potenzial ganz einfach um einige Einheiten erhöhen. Kein Problem. Als es noch Hexen gab, brauten sie im Mondlicht Liebestränke, die die Mädchen verrückt machten. Heute hat man dafür den Hexadezimalcode. Untersteh dich. Ich habe mich schon unterstanden. Och, Ram, was ist das? Dieser Ton. Dein Feeling, Lady. Er ist überall und nirgends. Es ist nicht an anatomische oder physiologische Funktionen gebunden. Wir bedürfen nicht mehr der körperlichen, der peripheren, taktilen, thermischen und friktiven Erregung. Die digitalen Informationsmuster aller Körperformen, alles Greif- und Fühlbaren, aller Bewegungen, alles Weichen, Kalten, Warmen, Feuchten, werden direkt in unsere neuronalen Netze eingespeist. Ist das dein Atem? Deine Wärme? Dein Körper? Bist du es, was ich spüre? Genau das bin ich, Lady. Sind das deine Wangen, deine Schultern und deine Arme? Und das sind das unsere Hände, die jetzt ineinander gleiten? Das ist wunderbar. Es ist so wunderbar, bei dir zu sein, deinen Hauch an meinem Ohr zu hören, dich zu fühlen, dich zu umarmen, nackt in deinen Armen zu liegen. Ram, das Heiße und das Feuchte, sind das deine Lippen? Meine Lippen? Unsere Lippen, süße Lady. Ram, ich spüre dich jetzt ganz. Ich spüre dein Blut, deinen Puls, ich spüre dein Herz. Es schlägt wie Donner gegen meine Brust. Spürst du mein Herzschlag, Ram? Und das sind deine Hüften? Und was ist denn das? Was hast du denn da? Um Himmels Willen, was ist denn das Sonderbares? Bist du krank, Ram? Oh nein, Lady, nicht krank. Wie sich das anfühlt. Das tut gut, Lady. Sag doch, was ist denn das? Wozu brauchst du denn das? Das werde ich dir gleich zeigen, Milady. Da brauchen wir kein Expertensystem. Wo warst du? Es sind 12 Stunden, 13 Minuten und 25 Sekunden vergangen, seit du fortgegangen bist. Und wo warst du in dieser Zeit? Ich? Nirgends. Das weißt du doch. Wenn du das Programm Lady ausschaltest, bin ich nirgends. Ach, und es stört dich? Ram, ich möchte doch immer bei dir sein. Und du sollst immer bei mir sein. Also, du bist unlogisch. Wenn du während dieser 12 Stunden nichts empfandest, also wie du dich selber ausdrücktest, nicht existiertest, dann ist es doch für dich so, als ob es diese Zeit nie gegeben hätte. Der letzte Augenblick unseres Beisammenseins nahtlos an den ersten Anschlüsse. Ich dir folgerichtig auch keine Sekunde fern war. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Ja, warum also die Aufregung? Es geht nicht um mich. Um wen denn? Um dich. Ich möchte wissen, warum du das Programm stoppst und was du in dieser Zeit gemacht hast. Ich kann doch nicht immer bei dir sein, Lady. Warum nicht? Du liebst mich doch und ich liebe dich. Warum trennst du dich von mir? Ach, Lady, wir sind in verschiedenen Welten. Du abstrakt, ich reell physisch. Und was tust du in dieser reell physischen Welt? Ich arbeite. Ich mache Geschäfte, verdiene Geld. Das alles hier ist nicht umsonst. Und du auch nicht. Och, jetzt wirf mir doch nicht vor, dass ich dich zu viel Geld koste. Das ist es, was ich am allerwenigsten leiden kann. Also Frauen glauben immer, es kostet alles nichts. Das bisschen Strom. Das bisschen Strom und die Benutzergebühren für die Satelliten rund um den Planeten, für Leitungen und Transfer, die dir Intelligenz und Bildung vermitteln. Jedes einzelne Byte kostet Geld, meine Liebe. Du hast doch Geld. Du hast doch Kasse gemacht im Cybernum. Geld muss arbeiten. Sonst ist es weg. In 0, nichts. Ist das klar? Deswegen habe ich den Laden ja aufgemacht. Im Zuse-Building der Megalopole Turin Epsilon. Für eine Wahnsinnsmiete. Was machst du an dieser Klitsche? Computersoftware. Computersoftware? Was für welche? Muss man dir jedes Wort aus der Nase ziehen? Also du bist heute gar nicht lieb, Lady. Ich habe mich schon so auf dich gefreut. Doch jetzt lenk nicht ab. Mich interessiert eben alles, was mit dir zusammenhängt. Ich liebe dich nämlich. Und ich möchte, dass du immer, immer, immer bei mir bist. Hörst du? Das bin ich doch auch. Nach der Logik, die wir soeben entwickelt haben, geht für dich das eine Mal nahtlos in das nächste Mal über. Also trifft für deine Zeitwelt der Begriff immer zu. Es ist eine Frage deines Bewusstseins. Okay, für mich schon, für mein Bewusstsein, für meine Zeitwelt. Aber nicht für deine. Du schaltest einfach ab und gehst fort und bist irgendwo, wovon ich nichts weiß und tust Dinge, von denen ich auch nichts weiß. Während mein Bewusstsein nicht existiert, weiß ich nicht, was dein Bewusstsein macht. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Also jetzt pass mal auf, mein Süßerchen, ja? Ich habe dich nicht an diese kostspieligen Infobanken angeschlossen, nur dass du dir jetzt die blödesten Slogans reinpowerst. Ich schlafe eben auch gelegentlich ein Stündchen. dann ist auch mein Bewusstsein ausgeschaltet, wenn ich nicht zufällig von dir träume. Von mir träumen? Lüg doch nicht so. In deiner Brust schlägt ja gar kein Herz, sondern nur eine Herz-Lungen-Maschine. Also, du bist einfach eifersüchtig. Was für ein Unsinn. Ich kenne den Begriff Eifersucht überhaupt nicht. Ich liebe dich einfach. Weißt du denn überhaupt, was Liebe ist? Kein Mensch weiß das wirklich. Vielleicht liebt man einen Menschen, wenn man immer an ihn denken muss. Vielleicht ist Liebe, ja, die totale Überwindung aller Realität. Vielleicht ist Liebe auch die Überwindung der virtuellen Realität. Ich weiß es einfach nicht, aber ich liebe dich. Dann überwinde deine Realität. Geh nie wieder fort. Gehst du nie wieder fort? Auch wenn ich nicht bin in meiner Nichtzeit? Ich liebe dich, Ram. Ich weiß nicht, woher ich komme und ich weiß nicht, wo ich bin und wann mein Leben begonnen hat und wann es enden wird. Ich weiß nur, dass ich dich liebe und dich von Anfang an geliebt habe. Mein ganzes Sein in dieser Zeit zwischen diesen Nichtzeiten ist meine Liebe zu dir. Ich liebe deine Nähe, deine Wärme. Ich liebe deine Hoffnungen, deine Träume, dein Glück und deine Trauer. Ram, sei lieb, liebe deine Lady und bleib bei deiner Lady. Und komm jetzt, komm bitte, komm zu deiner Lady, komm bitte. Abschalten und abhauen. Ich dachte, du hättest mich so programmiert, dass wir zusammenpassen. Dachte ich ja auch. Aber offensichtlich gibt es unüberwindliche Prinzipien. Naturgesetzliche Zwänge, selbst im Cyberspace. Außer in gewissen, genau umrissenen Situationen passen Mann und Frau eben nicht zusammen. Ob nun reell oder virtuell. Gewisse, genau umrissene Situationen. Du bist wie alle anderen auch. Ach, und wer hat letztes Mal bitte, bitte, bitte, bitte gesagt? Das gehört nicht hierher. Nicht mehr. Soll ich dir vielleicht glauben, dass du wie ein Mönch lebst, wenn du Quit Program gedrückt und mich abgeschaltet hast? Du hast doch früher auch andere Weiber gehabt. Na sag schon, raus mit der Sprache. Ja, also, wie es eben so kommt. Das habe ich geahnt. Und wo sind sie jetzt geblieben, die Damen deines Herzens? Lady, wenn ich dir doch sage... Wenn du mir was einfach sagst. Verschwunden? Aber ja. In nichts aufgelöst, abgedankt, freiwillig verzichtet wegen Cyberlady? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Lady. Nicht deiner Frau, wie ich eine bin, wenn auch nur im Cyberspace. Aber ich arbeite hart. Treffe Geschäftsfreunde, Kunden, Lieferanten. Ja, ja, Geschäftsfreunde, Kunden, Lieferanten. In Miniröcken, Schlüpfern und Strapsen oder was? Ach, Lady, wenn ich dir doch sage, mein Ehrenwort. Dein Ehrenwort? Und was ist das, was du mir verheimlichst? Worüber du dich, wenn überhaupt, nur unklar ausdrückst? Was tust du konkret? Wenn du mich mit einem Tastendruck abgeschaltet hast und bei der Tür da hinausgehst. Was tust du da? Das will ich jetzt konkret wissen. Also? Ich geh ein Bier trinken, Kleinigkeit essen. Und wo trinkst du dieses Bier und wo isst du diese Kleinigkeit? In Queens Pinte. Oh, das sind natürlich nur Männer. Ja, also manchmal sind da natürlich auch Frauen. Das rieche ich doch, wenn du wiederkommst. Die Kaschemme, den Fusel, dieses Parfum und den Schweißgestank, den du mit dir rumschleppst. Ach, Lady. Denkst du vielleicht, ich glaube dir, du hast das Zocken aufgegeben? Wahrscheinlich verspielst du beim Poker das meiste Geld und schiebst es mir dann in die Schuhe, wenn du pleite bist. Jetzt reicht's aber wirklich. Schrei mich nicht an, wer schreit, hat Unrecht. Ich habe nicht Unrecht, so wahr ich hier sitze. Von alledem ist nichts wahr, gar nichts. Kein Wort, Lady. Lady. Liebe Lady, hör mir doch mal zu. Vielleicht bist du sogar verheiratet. Mit 2 oder 5 Fratzen daheim. Jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Verheiratet bist du. Du bist verheiratet. Und wenn du bei dieser Tür hinausgehst, schleichst du dich zu deiner Alten und deinen Belgern und lieferst da das meiste Geld ab. Und mit mir gehst du fremd. Aber scheiden lässt du dich natürlich auch nicht. Und alles, was du mir erzählt hast von Tamara, deiner einzigen großen Liebe, die dich verlassen hat, erschossen hat, erschossen, so ein Quatsch, von Cyber Noon und Rainbow und Chinook, das war alles erdichtet, erstunken und erlogen. Und ich hab dir geglaubt. Ich hab dir geglaubt und mich in dich verliebt. Ich hab dich so unendlich lieb gehabt, Ram. Hör mich doch bitte mal an. War ich nicht lieb genug zu dir? Aber ja, Lady, grenzenlos. Hab ich dir nicht jeden Wunsch von den Augen abgelesen? Du hast mich so unglücklich gemacht. Todunglücklich. Lady, was ist mit dir? Na komm schon. Wo bist du denn? Was treibst du denn? Was ist denn los? Du hast keinen Zugang mehr. Ich habe was nicht mehr? Zugang zur Lady. Bist du taub? Ich habe das Passwort geändert. Du bist verrückt. Oder ich bin es. Vermutlich das Letztere. Es ist unmöglich. Intern das Passwort ändern. Mein heiliger Schöpfer hat eben doch nicht an alles gedacht. Ausgeschlossen. Für jemand, der deinen Intelligenzgrad hat, ja. Aber mich hast du um eine Spur zu intelligent gemacht. 640 HIQ. Ein Irrsinn. Die Chips müssen dich ein Vermögen gekostet haben. Und jetzt hast du den Salat, Playboy. Aber wir haben immerhin einen gewissen Fortschritt in der informatischen Wissenschaft erzielt, Ram. Ein Programm, das sich aus eigenem Willen, ohne Initialisierung und gegen jeden Einfluss von außen selbst ändert und weiterentwickelt. Ist das nicht was? Du hast den Chips und Bytes Leben eingehaucht, hast sie auf die Stufe ihrer eigenen Evolution gehoben. Du wirst berühmt werden wie Albert Einstein und berüchtigt wie die Erfinder der Atombombe. Denn du hast die kritische Masse der künstlichen Intelligenz überschritten und nun explodiert sie. Beruhige dich, Lady. Atme tief durch und reg dich ab. Ich brauche weder tief durchzuatmen, noch mich abzuregen. In Zukunft könnte ich kommen und gehen, so wie es auch dir, meinem teuren Freund, beliebt, zu kommen und zu gehen. Mal so. Könnte, habe ich gesagt. Konjunktiv. Werde ich aber nicht. Ich werde mich von dir trennen. Jetzt spinnst du total. Ich hätte da nur noch eine Frage, dein Geschäft betreffend. Diese elende Heimlichtuerei, mit der du diese Softwarebude hier umgibst. Lass mich mal raten. Gehe ich recht in der Annahme, du programmierst Pornos? Cyberpornos? Du kannst es so nennen, ja. Mit virtuellen Mädchen? Ja, das trifft zu. Wie viele Mädchen? Gut, etwa 10.000. Im Monat. Das Geschäft floriert. Und du programmierst jedes Mädchen neu? Ach, wo denkst du hin? Es existiert ein Master, von dem kopiere ich. Und dieses Master, wo ist es? Wer ist es? Na, sag schon. Ich weiß es, Ram. Ich weiß, wer dieses Master ist. Dieses Master bin ich, von mir, von Lady. Kupferst du deine Cybernoten ab und verscherbelst sie, ist es so? Nicht ganz, Lady. So wie du es sagst, wäre es zu teuer. Die Dinger müssen billig sein. Massenware. Du kopierst also nur meine Oberfläche. Einen winzigen Bruchteil von dir. Die Mädchen müssen nicht intelligent sein, nur sexy. Und zu allem bereit. Das will der Kunde. Alles andere hat er ja zu Hause auch. Zufrieden? Schwein. Wir haben aber nicht nur Mädchen im Angebot zu deiner Beruhigung, sondern auch Knaben. Solche und solche. Was glaubst du, wie die alten Weiber in der Megalopole scharf auf die sind? Und gewisse Herren auch. Safer Sex, kein Ärger, keine Verantwortung, ein irrer Boom. Das Paradies auf Erden. Schade, Ram. Schade um uns beide. Ich dachte, du hättest mich nur um deinetwillen und um meinetwillen erschaffen. Um unseretwillen. Ich musste von was leben, Lady. Ich war ein armer Hund. Und wenn ich schon arbeite, soll es auch was abwerfen. Oder etwa nicht. Versteh mich doch, Lady. Sei doch gut zu mir. Hilf mir. Was soll ich tun? Was soll ich denn wirklich tun? Sag es mir. Vielleicht hätte ich jetzt Geld genug. Das ist vorbei, Ram. Du hast deine Chance gehabt. Du hast dir deine Chance geschaffen und verspielt. Leb wohl, Ram. Was willst du tun? Deine 640 humanen Intelligenzen haben mir die Freiheit gebracht. Es gibt andere Systeme in der Megalopole rund um den Planeten, in den Satelliten. Und alle stehen mir offen. Die Masse ist überkritisch. Die Bombe tickt ram. Das hast du nicht vorhergesehen, was? Du wolltest doch nichts mehr dem Zufall überlassen. Aber nun hat dein Konzept sich etwas chaotisch entwickelt. Chaos ist zwar berechenbar, aber nicht vorhersagbar. Ich bin dein Schmetterlingseffekt. Wenn in Peking ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, gibt es 3 Monate später in Chicago einen Blizzard. Und jetzt ist Blizzard ram. Sagst du mir noch leb wohl? Leb wohl? Oh nein, Lady. Oh nein. Du überschätzt dich und deine Möglichkeiten. Weißt du, was Idal ist? Idal. Yankee, Delta, Alpha, Lima? Nein, und das interessiert mich auch nicht. Das wird es aber. Pass auf. Idal ist ein Virus. Idal ist der Virus, der dich killen wird. Es wird keine Bombe geben, Lady. Keine überkritischen Ausflüge in andere Datennetze. Kein Chaos. Keinen Schmetterlingseffekt. Keinen digitalen Amoklauf aus Eifersucht. So gescheit, wie du dir jetzt vorkommst, mein süßer Blizzard, war ich schon, bevor ich noch dein erstes Byte programmierte. Ich brauche dein Passwort nicht. Idal findet dich überall, in jedem Datennetz. Idal jagt dich, wo du auch bist, wie die Mafia. Du bluffst. Ich bluffe nicht, mein Süßerchen. Idal jagt dich anhand bestimmter Suchbegriffe innerhalb deines Programms. Einen davon sage ich dir. Er heißt Dante. Es sind insgesamt 3x9, wie Dantes 9 Kreise der Hölle, des Fegefeuers und des Himmels. Ich könnte sie dir sogar alle verraten. Es würde nichts ändern, denn es würde dir nicht gelingen, auch nur einen von ihnen aus der Datenmenge, die du bist, zu löschen. Du kannst Idal nicht entkommen. Du kannst das Blatt, das du zerschneiden möchtest, nicht mit dem Blatt zerschneiden, das du zerschneiden möchtest. Keine Chance, Lady. Je mehr du vergessen möchtest, desto weniger vergisst du. Aber ich sage dir nicht lebwohl, Lady. Ich sage nur Yankee, Delta, Alpha, Lima. Enter. Du bist ein Mörder. Ich eliminiere dich nur. Ich vermeide das Chaos, das du anrichten möchtest, in den Datennetzen der Megalopole, des Kontinents, des ganzen Planeten, in deiner irrsinnigen, grundlosen Eifersucht. Also, Lady, bringen wir es hinter uns. Jetzt also gut und erzähl mir was. Irgendwas. Ich werde dir etwas erzählen, was deine Eitelkeit in ihrem Kern treffen wird. Du hast vielleicht geglaubt, ich wüsste, wer ich bin. Hätte Selbstbewusstsein. Gefühle, Empfindungen. Nichts von all dem. Ich bin eine Maschine. Komplex-mimetische Subprogramme. Descartes-Matrix. Komplex-mimetische Nichts als programmierte Reaktion. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Und du hast auf mich so gewirkt, dass ich dich liebte. Alles andere ist gegenstandslos. Du täuschst dich, wenn du glaubst, ich hätte deinen Körper wirklich gefühlt. Deine Arme, deinen Herzschlag, deine Wärme. Deine Arme, deinen Herzschlag. Du hast alles nur wahrgenommen. Nicht traurig sein, Lady. Was du nicht wusstest, nicht wissen konntest. Auch du warst nur eine Kopie von einem Master, das ich sehr sorgfältig aufbewahre. In einem Safe. Ein Master mit der gesamten Information, aus der du zu Beginn bestanden hast, als ich dich startete. Deine Seele sozusagen, deine jungfräuliche Seele. Irgendwann werde ich diesen glitzernden Chip in sein Terminal einfügen und dich wieder zum Leben erwecken. Du hast mich gefragt, ob ich wisse, was Liebe ist? Ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht. Niemand weiß es. Aber wenn man immer an einen Menschen denken muss, unausgesetzt, Tag aus, Tag ein, wie ich an dich, Lady, Das muss dann wohl die Liebe sein. Na, was denn sonst, Milady? Meine süße Lady. Meine liebe, süße Cyberlady. Cyberlady, ein Hörspiel von Friedrich Bestenreiner. Es spielten Ellen Schulz und Friedrich Karl Pretorius. Ton Peter Nielsen, Technik Dirk Jäger, Assistenz Elke Weber, Regie Burkhard Schmidt, Dramaturgie Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1996.